Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Map. Tja, ganz ungewohnt, jetzt wieder mit Map. Ganz ungewohnt, wie immer. Mhm. Ich bin wieder da. Mit dem Map. Juhu. Ja, ich kann das auch noch mit dem Podcast und so halbwegs. Festgestellt, dass ja irgendwie alle Kabel so ein bisschen anders sind, als ich sie in Erinnerung habe. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie sich wirklich verändert haben. Aber das ist nur so diese Japano-Nummer, so dass du die falsche Seite jetzt denkst. Genau, also alle Kabel sind jetzt in meinem Kopf auf Linksverkehr und deswegen. Ich habe eine Vision. Das kabellose Podcast-Studio. Mhm. Ja, die hatten schon andere vor dir. Lass mich. Wurde nichts. Tim? Naja, also Tim hatte ja schon jede Illusion, hätte ich es beinahe gesagt, Vision, was Podcasting angeht. Insofern wahrscheinlich. Oder auch ein Kalender. Ich mag ja Kabel. Du magst Kabel? Ja, also gerade auch, dass die Mäuse ohne Kabel sind und die Tastaturen ohne Kabel bei Macs, regt mich auf. Also wir haben ja das große Problem zu Hause, dass wir viele Zimmer haben, aber zu wenig Kabel. Und dann muss man immer die Kabel hin und her tragen. Und wenn die nicht so unglaublich teuer wären, dann würde ich mir am liebsten jedes Kabel dreimal holen. Hm. Genau. Und dann kann man es einfach anstecken. Tja. Aber da dann die Stecker auch wieder geändert werden, lohnt sich das auch nicht. Ja, alle 5 Jahre halt. Ja, alle 5 Jahre heißt alle 3 Jahre Übergangsphase. Dafür gibt es ja Adapter so ein Teil. Die kannst du auch von einem Zimmer ins nächste tragen. Hey, ja, Errata. Errata. Ich habe letztes Mal... Unsinn erzählt. Ich habe Unsinn erzählt, mhm. Und zwar groben Unfug. IMDb. Ja. Heißt natürlich In-Memory-Datenbank. Mhm. Oder auch, nein, also ich habe, also das ist zwar richtig, sagt die Wikipedia, aber IMDb, ich habe behauptet, das ist die International Movie Database, was ziemlich albern ist, weil die IMDb ist sehr anglozentrisch. Ja, also nicht nur, aber auch schon amerikanozentrisch. Das ist natürlich die Internet Movie Database. Ja. Das war der Fehler. Wir befinden uns in Folge 115, mhm. Was ich zum Anlass genommen habe, heute mal eine Webseite aufzurufen, nämlich 115.de. 115.de. Okay. Ja, und die gibt es tatsächlich. Und das ist kein Porn. Nicht alle Zahlen gibt es und es ist auch kein Porn. Ich bin überrascht. Das ist die Seite der einheitlichen Behördennummer 115. Ja. Im Pfalzbau in Ludwigshafen am Rhein hat heute die 3. Teilnehmerkonferenz der einheitlichen Behördennummer 115 stattgefunden. Mhm. Also es ist äquivalent zur 110 und zur 112. Anscheinend ein Projekt, bei dem man eine einheitliche Nummer also so, ich etablieren möchte. Also ich habe meinen Personalausweis verloren, ich rufe die 115 an. Genau. Mhm. Sozusagen eine flächendeckende Behörden Nummer zu haben. Und man kann auch 115 Botschafter werden. Botschafter? Ja. Ich weiß nicht, was dann passiert, außer dass das Porträtfoto auf der Website gezeigt wird und ein kleiner Text dazu. Kann man auch billiger haben, indem man Godus unterstützt. Mhm. Und dann bei der Curiosity-App auf dem Curiosity-Würfel erscheint. Mir fällt zu dem Thema ja nur 0118999881. Kennst du gar nicht? Nein, kenne ich gar nicht. 9997253. Ja, IT-Crowd. Oh, das, ich bin noch IT-Crowd-Experte, dass ich das nicht kenne. Ja, diese neue einheitliche Telefonnummer. Ja, doch. Ja. Schade, dass die nicht verlängert wurden. Tja. Na gut, ja. Das war mein Beitrag zur Folge 115. Das ist schön. Du kannst jetzt gehen. Ihr seid ja zu zweit. Eben, eben. Ihr habt das ja auch ganz gut zu zweit ohne mich gemacht, insofern. Nee. Dafür bin ich nächste Woche wahrscheinlich nicht da. Tja. Weil ich zur Indie Connect nach Berlin fahre. Nicht auf die MAs? Ja, also das ist, was sehr interessant ist, weil diese ganzen Developer-Konferenzen scheinen immer 2 Namen zu haben. Mhm. Die heißt MAs Festival. Indie Connect. Mhm. Weil es wohl Amaze, blabliblub, andere Sachen auch noch gibt. Ja, also so eine Rahmenveranstaltung sozusagen und dann auch der Instanzenname. Genau, ja. Weiß ich nicht. Also das ist jetzt die Indie Connect 2013, das ist die 2. von diesen Veranstaltungen. Letztes Jahr gab es das 1. Und davor gab es noch eine Vorläuferveranstaltung. Ja. Findet wohl jetzt auch statt, weil die deutschen Games-Tage in Berlin stattfinden. Das hört sich ja schlimm an. Ja. Und die heißen dann wieder, und dann gibt es Quo Vadis, die Game Developer. Ach, ich weiß es nicht genau. Ja. Da habe ich gehört, das soll sich nicht so lohnen. Okay. Das ist dann so professionell Game machen. AAA und so. Ja, oder pädagogisch, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mich nicht so informiert. Nee, ich werde vielleicht auch am Freitag mal vorbeigucken auf der Armee/Indie Connect oder wie auch immer sie heißt. Genau, bin ich gespannt. Und du bist länger. Die haben ja tatsächlich den Anspruch, international zu sein. Ich bin gespannt, wie das in Deutschland klappt. Ja. Also natürlich gibt es in Europa auch das Bedürfnis, sich zu vernetzen. Mhm. Aber dadurch, dass es in Europa so viele kleine Länder gibt, gibt es sicherlich auch noch mehr Veranstaltungen. Mal sehen. Mal sehen. Aber eigentlich wollten wir anfangen mit dem News-Teil. Genau. Ja. Es geht erstmal um Roboter. Ja, ein Kickstarter-Projekt. Mhm. Eigentlich Cyborgs. Cyborgs. Eine Mischung aus Roboter. Avatare. Und iPhone. Eigentlich so ein Telepräsenz-iPhone-Dings. Ich weiß nicht, ob ihr noch, euch noch dran erinnert. Es gab irgendwie auf der WWDC von vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, vor der WWDC auch und auch auf der Macworld dann so eine Telepräsenz-Lösung mit so einem iPad auf Augenhöhe mit, da fuhr auch eins rum. Ja, genau. Ja. Was eine ganz lustige Geschichte ist. Das ist jetzt so. Sie waren doch auch bei Big Bang Theory dann. Ja, ja, genau. Genau. Das Ding. Das Ding. Mein Gott. Und worum es jetzt geht, ist aber so eine kleinere Geschichte und zwar eben so für iPhone und iPod Touch und ist im Endeffekt so ein Roboteruntersatz für sieht aus wie ein fahrendes iPhone-Dock. So. Gibt auch Panzer-iPhone-Dock sozusagen. Genau, hat auch so ein kleines. Ihr werdet spätestens 2020 ein Bild vom Mars davon sehen, weil es sieht aus wie so ein Mars-Rover. Mhm. Also so ein Kettenfahrzeug-Ding eigentlich. Ein Kettenfahrzeug-Dock. Genau. Wo man das iPhone reinsteckt. Wo man das iPhone reinsteckt und dann kann man da Dinge mitmachen. Also könnt ihr das Video mal angucken, was das so alles kann. Ich fand so beim Promo-Video ganz nett, so dass es eben so ein Gesicht hat und so ein bisschen lustige Sperenzchen macht. Mhm. Was man genau damit machen kann, weiß ich auch nicht, aber ich fand es auf alle Fälle als Idee so schick, dass ich es mal erwähnen wollte. Okay. Also ich kann es wohl auch programmieren. Echt? Teil. Also ich habe nur den TED-Vortrag gesehen. Mhm. Und da hat er halt so diese 2 Modis vorgestellt. Einerseits halt so dieser autonome Modus, wo man so ein bisschen interagieren kann mit dem Gesicht. Also wenn man zu nah hingeht, dann erschrickt es und irgendwie, wenn man winkt, dann freut es sich und so Kram. Ja. Oder halt so dieser Skype-Modus sozusagen, dass du da irgendwie so Video streamen kannst und dann das Gesicht auch beeinflussen kannst, während du dahin streamst und guckst. Ja, lustig. Lustig, schick. Aber für $150 schon ein bisschen, ja, schon teuer Spielzeug. Ich glaube schon, dass man da auch was programmieren kann und was machen kann damit. Ja. Das ist wieder relativer. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein teures Spielzeug. Ist so ein, kostet so viel wie eine halbe Wii. Jo. Also quasi eine Wii Mini. So. In Bitcoins. Ja. Aber kein Internet. Kein Internet. Ja, kann stimmt. Internet. Kann Internet. Besser. Stimmt. Ja, Internet kann auch Glasses. Okay. Glas. Oder? Ja. Das ist doch das nächste auf der Liste. Glas. Ja. Weil du so verwundert guckst. Aber kann dafür kein Geld. Gerade. Steht hier auf der Liste zumindest. Das ja, weil es ja so Beta-mäßig ist. Mhm. Ja, also man weiß jetzt nicht genau, was da die Endbedingungen sein werden. Ich meine, das ist ja eh noch so diesen so Pre-Release-Pseudo-Dings, ja, also Explorer-Modus. Ja, so genau. Also es gibt ja dieses Explorer-Programm, für das man irgendwie auch in Amerika leben muss, dass man sich überhaupt bewerben durfte. Und dann haben sie irgendwie so ein paar Leute ausgesucht, vor allem Prominente und Leute mit vielen Followern auf Facebook und Twitter und Gedöns. Mhm. Und die haben bekommen jetzt so ihre ersten SDK-Explorer-Kits sozusagen. Und also die Lizenzbedingungen für Entwickler, die schon für dieses Beta-SDK jetzt entwickeln wollen, die sind halt dermaßen, dass man da jetzt keine Ads schalten darf und die Programme auch nichts kosten dürfen, die auf der Brille laufen. Genau, da darf man keinerlei Fees in irgendeiner Form einnehmen. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Man weiß es noch nicht so genau. Ja, also ich würde mal davon ausgehen, dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise da schon monetären Nutzen draus ziehen wollen, sonst würde sich das Produkt nicht so wirklich lohnen für Google. Wie sie das machen, wird noch interessant dann. Ja, haben wir auch eben. Daten, sie können die ganzen Street View Cars einsparen. Genau, genau. Es wird einfach immer alles hochgeladen und auf magische Art und Weise entsteht bei Google dann Geld. Genau. Ja. Ich finde es aber gar nicht so doof, das erstmal aus dem Markt rauszuhalten, weil die Twitter-App wird trotzdem entstehen und die, so die Leute, die halt ihren Laden da bewerben wollen, keine Ahnung, hier Pizza, bla. Mhm. Insofern mal sehen, ob sie es überhaupt nötig haben. Ja. Eine andere Geschichte, die jetzt auch bei diesem Programm noch so ist, wo man nicht genau weiß, ob das später wirklich auch komplett anders sein wird, ist, dass man die Dinger nicht verkaufen darf. Ja. So, also das kann jetzt natürlich eine reine so Schwarzmarktverhinderungsgeschichte sein für die Frühauswahl von Google Glasses, die sie so an die Öffentlichkeit geben. Es könnte natürlich aber auch schon eine personengebundene Sache sein, glaube ich aber nicht so besonders. Glaube ich jetzt auch nicht. Also das ist eher so ein bisschen Print-Hysterie. Lustiger fand ich, dass du es nicht verleihen darfst. Also. Oh, echt? Ja. Okay. Na gut, ich habe eine unzuverlässige Quelle konsultiert dafür, aber. Verstehe. Eine, die dir das vielleicht verliehen hätte. Nein, Spiegel Online. Ach so. Spiegel Online hat so den Artikel, der das gleich wieder als größeres Problem, so, dass die Macht der Verkäufer von so Geräten zunimmt. Ja. Was zum Teil natürlich bei manchen Aspekten schon auch stimmt, aber was jetzt für das Google Glass, finde ich, weil es eben so eine Frühzugriffsgeschichte ist, nicht so zutrifft, finde ich. Also spannend wird halt, ich glaube jetzt nicht, dass man die Brillen nicht weiterverkaufen darf, das würde mich schon sehr wundern. Spannend wird aber so, ob sie den Android-Weg gehen und verschiedene Stores da zulassen, dann mal, wenn man denn dann tatsächlich mal auch Apps verkaufen darf auf die Brille, oder ob das ein Google Play Exclusive wird dann, oder wie auch immer der Store für die Brille dann heißt. Ja. Ja, es wird spannend und auch, ob das SDK wirklich alles webbasiert bleibt. Das ist was ich auch irgendwie krass finde für so ein bisschen Brillchen hier. Ja, das kann ja auch nicht von Vorteil sein. Die Mirror API. Yay. Ja. Es bleibt spannend bei den Brillen von Google. Es hat sich ja auch schon als eine Beschimpfung durchgesetzt für Träger dieser Brille. Die Glass Holes. Insofern, ja. Das macht Apple ganz gut. Kann man jetzt, gibt es nicht wirklich so, die rechnen wahrscheinlich damit, dass man irgendwie aus dem Produktname Beschimpfung machen muss und dann machen sie es so, dass es irgendwie nicht wird. So iPhonies, keine Ahnung. Was das ja. Ist. Ja. Naja, aber Glass Holes fand ich sehr lustig. Nun ja, nicht lustig bleibt es auch auf Twitter, weil die verbieten jetzt wieder ein bisschen mehr, als sie schon verboten hatten. Es begab sich vor kurzem, dass Flatter diese Funktionalität, die wir bisher nur aus Super-Fuff und Mega-Fuff und Dingsbums-Fuff und wie sie alle heißen, kannten, dass man Fuffs flattern kann, automatisch, dass Flatter das jetzt auch eingebaut hat für sich direkt und hat damit genug Aufmerksamkeit erzeugt, um das verbieten zu bekommen, verboten zu bekommen. Ja, ich habe mir auch gerade gefragt, ob es jetzt einer der Third-Party-Dienste war oder Flatter selber. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, wenn Flatter selber gerne was hätte, dann geht es wieder nicht. Also dieses automatische Podcast-Flattern ist ja auch was Flatter ganz gut fand. Stimmt. Und so, wo es auch API dann noch dafür gegeben hätte, so was dann auch wieder so an der wir erlauben keine Bezahlplattform neben uns Doktrin so gescheitert ist. Von Apple. Tja, ich finde Flatter immer noch eine schöne Idee. Ich weiß noch nicht. Ja, wir werden ja auch immer noch fleißig geflattert. Ja, also insofern. Ruhig weitermachen. Ja, aber immer wenn sie irgendwie kurz vor dem in Anführungszeichen Durchbruch sind, immer wenn das Killer-Feature jetzt offiziell und bekannt würde, dann erfunkt ihnen irgendein Mittelsmann dazwischen. Ja. Das ist halt wieder das alte Problem, dass Privatunternehmen Infrastruktur bereitstellen und da eben ihre privaten Regeln auch drauf anwenden. Ja. Und das ist eigentlich keine gute Sache. Ja, das Open Web, wir haben es verloren. Schluchz. Ja, naja, also bei der Geschichte ist ja immer noch so die Hoffnung auf App.net. Okay, sorry. Lach nicht so. Ich habe gerade wieder 100 Invites verklöppelt. Mhm. So. Oh Gott, ich habe nicht mehr reingeguckt. Die Leute beißen an. Ich habe auch gerade wieder auf meinem deutschen Account noch ein Invite. Ich weiß nicht, ob da noch was übrig ist. Wenn ihr das hört, könnt ihr gerne machen. Ich finde es schon auch ganz wichtig und ich mag Up.net. Also im Moment ist es auch so, schreibt nicht zu viel, wenn ihr dann da online geht. Ich finde nicht, dass meine Timeline zu sehr zu rotzt. Ich finde echt das ganz angenehm, dass so ein paar Nachrichten pro Tag sind, die ich dann auch noch gut mitlesen kann, alle komplett. Apropos erfolgreiche Services, habt ihr den Bitcoin-Absturz miterlebt, mitgekriegt? Den Aufstieg meinst du? Aufstieg? Es war doch jetzt irgendwie voll... Ist jetzt wieder aufgestiegen? Also ich habe nur mitbekommen, dass irgendwas mit Bitcoin ist. Also es war so irgendwann mal über $200 pro Bitcoin oder so mal zwischendurch der Stand auf alle Fälle. Vorletzte Woche, wo es dann an einem Tag massiv abgestürzt ist. Aha. Wahrscheinlich als Netzpolitik Spenden akzeptiert hat bei Bitcoin. Oh mein Gott, diese Schweine akzeptieren Spenden dafür, dass sie kostenlos blocken wollen. Ja. Also Bitcoin sieht im Moment so aus, als wäre es zumindest mal eher so in dem hochspekulativen Bereich gerade am Start. Ich habe ja heute gelesen, dass irgendjemand von Forbes meinte, nee, Bitcoin ist nicht Geld, weil es ist zu volatil. Ja, und ich fand einen Tweet sehr nett, dass Bitcoins böse sind, weil sie viel zu viel Energie verbrauchen. Ja, das ist ja, also das wird ja auch in einschlägigen Fachblogs behauptet. Ja. Das könnte schon durchaus sein, dass man, wenn man das mal gegenrechnet, davon da schon viel Energie so in so eine Bitcoin reinstecken muss. Nun ja, egal. Ich habe die Woche, also erstmal habe ich in einem Podcast gehört, dass es dieses Facebook Home gibt, nämlich in eurem. Und und dann habe ich dann noch einen Artikel zugelesen, nämlich von, ich glaube, der ist direkt von Mike Matters. Kann aber auch sein, dass er nur interviewt wird da drin. Mhm. Da erzählt er so ein bisschen, wie sein Team bei Facebook, weil der junge Herr ja mittlerweile nicht mehr bei Delicious Monster und nicht mehr bei Apple arbeitet, sondern bei Facebook, wie sein Team dieses Facebook Home denn designt hat. So, und da geht es so ein bisschen auf die Herausforderungen ein, wenn man so ein Interface designt, das sehr viel mit Bewegung zu tun hat und mit Interaktion und dass es in Photoshop halt so ein bisschen schwierig ist mit dieser Bewegung und erzählt hat, wie er es gemacht hat, nämlich mit Quartz Composer. Mhm, fand ich auch interessant, dass es mit Quartz Composer gemacht ist, weil Quartz Composer immer noch so ein Tool ist, wo ich mir immer denke, das nutzt ja keiner. Ja. Für alle, die es nicht kennen, Quartz Composer ist eigentlich ein Entwicklertool, das mal von früher immer dabei war, inzwischen so als Graphic-Tools nachgeladen werden muss, wenn man so Xcode installiert, so bei Open Other Apps vorne dran. Es ist eigentlich ganz spannend, weil es ein bisschen visuell funktioniert, also nicht nur der Output ist visuell, sondern auch die Art und Weise, wie man es programmiert oder wie man so Quartz Compositions erstellt, ist visuell. Also man hat lauter so Boxen mit Inputs und Outputs und verbindet die mit so Spaghetti-Zeugs und kann da auch Plugins... Ich glaube, das muss man ein bisschen erklären mit dem Spaghetti-Zeug. Das nennt man Node-based. Node-based, ja. Also man zieht Kabel zwischen diesen Boxen. Also ich glaube, After Effects hat es, glaube ich, als populärstes Ding eingeführt. Ja, oder Cinema 4D zum Beispiel macht es auch zum damals Shake. Wo du dann deine Objekte dann programmieren kannst. Jede Box macht eben irgendwas. Genau. Also die hat einen Input, verarbeitet den Input und gibt einen Output raus. Also zu sagen, es gibt irgendwie eine Box, die macht Zufallszahlen und dann gibt es eine Box, die kann Text drucken. Und wenn du die Box mit der Zufallszahl, mit der Box, die Text druckt, verbindest, dann wird dann halt Zufallszahlen ausgedruckt, sozusagen. Ja, und es ist an sich ein sehr mächtiges Tool. Also man kann damit ziemlich viel machen. Es wird aber auch schnell unübersichtlich, weil diese ganzen Node-Geschichten, klar, man kann die irgendwie schachteln und gut kommentieren, aber es wird schon relativ schnell sehr unübersichtlich. Wir haben damals bei Boings TV basiert ziemlich stark auf Quartz Composer und Compositions für alle Overlays und für alle so diese Dinge, haben wir mal versucht, das ein bisschen strukturierter zu benutzen. Und das ist schon, also mich wundert es, dass so viel drin gemacht wird, weil es ist zwar ein sehr mächtiges Tool, aber auch ein sehr anstrengendes Tool. Ja. Also das muss man schon lernen und man kann dann die Ergebnisse aber eigentlich auch nicht direkt, also man könnte sie direkt verwenden in macOS 10 Apps, das passiert aber so gut wie nicht. Und für iPhone-Apps muss man die natürlich, oder für Android-Apps muss man das dann nochmal komplett reimplementieren. Aber der Vorteil ist halt, du kannst halt einen funktionsfähigen Prototypen machen. Also kannst du auch eine Box haben, die jetzt einen RSS-Feed liest, zum Beispiel vom Twitter irgendwas, und dann hast du Live-Tweets da drin und dann kannst du die Animationen machen, die dann da passieren. Und ich, ja, mächtig. Wobei ja die epischste Quartz Composer Verwendung war ja immer noch Stereoscope eigentlich. Dass du da den Output geschrieben hast, sozusagen, dass man direkt von Quartz Composer aufs Gebäude die Fenster blinken lassen kann. Ah, stimmt, genau, das habe ich auch andersrum gemacht. Da habe ich damals Falk so angebunden. Also Falk, der VJ damals hat von Stereoscope hat eine Software benutzt, die auch eben Quartz Composer Plugins unterstützt hat, weil es eine Visualisierungssoftware war. Und da haben wir einen Output reinprogrammiert, der dann wieder direkt auf das große Display von dem Haus rausging. Und wir haben dann auch so ein bisschen iTunes Visualizer benutzt und anderes Zeug da mal eben schnell rausgepumpt. Ja, so die Webcam aufs Gebäude. Ja. Ich habe mir immer für Automator dieses Node-Based Interface gewünscht, weil da hast du es halt eigentlich genau dieses Interface, bloß stimmt in einer Timeline und ein Strang. Und gerade bei Automator ist es dann sinnvoll, wenn du ein paar Sachen verknüpfen kannst. Das ist oft so, dass ich an eine Stelle, also ich will mir ein Skript zusammen basteln da, und an einer Stelle geht's halt nicht, weil du halt nur diesen linearen Strang hast. Und das passiert da fast immer, deswegen benutze ich es kaum. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte mit dem Node-Based Interfaces, was das da so gibt. Also es gibt ja auch so dieses, wie ich mein Core-Canvas-Zeug mir selber gebastelt habe, habe ich vorher auch sowas Node-basierendes für Grafikerzeugung angeguckt. Das heißt, glaube ich, auch Node irgendwas. Also das ist so ein Grafikbox, Notebox oder so, mit dem man dann eben Grafiken erstellen kann. Also eher so Print-Grafiken, so Einmal-Grafiken. Ich finde, es ist sehr mächtig. Es hat viele Möglichkeiten. Ich bin mit keiner der Implementierungen so richtig zufrieden, weil es einfach immer, nahezu immer unübersichtlich wird in alle Richtungen. Ich finde auch, es ist leichter, was zu erstellen, als es dann nochmal zu lesen oder umzubauen. Ja, weil also du hast dann einen riesigen Graphen und kannst ihn nicht mehr lesen, weil du nicht mehr weißt, was war jetzt wie. Du kannst halt so irgendwie so Kisten in Kisten packen halt noch und so und dadurch halt so eine gewisse Struktur zumindest so halbwegs abstrahieren. Aber du kannst nicht ordentlich kommentieren. Da wollte ich immer mal ein Brettspiel draus machen. Ja, du hast einen Springer und eine Dame und wenn du die in eine Kiste packst, dann können die beide Eigenschaften. Ich glaube, was an der Stelle wirklich fehlt, da musst du übrigens Stacking spielen unbedingt, wenn du dir das was an der Stelle fehlt, finde ich, ist halt die Konzepte oben drüber. Also wie benutze ich sowas richtig so? Weil es ist eigentlich von der Komplexität her schon eher so wie was programmieren wirklich. Hm. Aber so diese ganzen Konzepte, die über die Jahre beim Programmieren so erlernt wurden und auch Sinn machen und keinen Sinn machen, das fehlt halt einfach komplett. Ja, das bin ich jedes Mal wieder. Ich mache da so Boxen zusammen und dann kommt ein Ergebnis raus, das ich mag. Und dann kann ich es danach nicht mehr lesen. Das ist halt Perl. Ja. Mit Boxen. Mit Perl, mit Spaghettis. Oh, gibt es eigentlich so ein Node-Based-Interface fürs iPad für irgendwas? Wenn ihr Hörer das wisst, vielleicht, ob es da irgendwas gibt. Ich habe heute was gesehen, das hieß Hodgepodge, glaube ich. Das ist so zum Programmieren lernen für Kinder und iPad. Oh, jetzt habe ich gerade eine Idee für eine App. Lustig, weil wir hatten uns heute darüber unterhalten, ob es das für Kinder gibt. Mhm. Nee, Hodgepodge heißt das. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber vielleicht können wir das ja nachreichen. Ja. Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind von app.net über Twitter, genau, über Facebook. Eigentlich waren wir bei Facebook. Und zu Facebook wollte ich noch anmerken, dass sich ja da personell wieder mal was getan hat. Facebook saugt so ein bisschen, oder auch nicht? Ja, ich weiß nicht, ob es sich wirklich ist. Es klang mir so, als hätte sich personal so für eine kurze Zeit was getan. Um es kurz schon mal zu sagen, vorneweg, bevor wir lange einleiten, Lauren Bichter, bekannt von Tweety und, wie heißt es? Letterpress. Wurde in einem Tweet letztens erwähnt von Mike Matters, dass der jetzt auch mal hier so, er begrüßt ihn im Facebook-Team. So, ob das jetzt temporär als Consultant ist oder irgendwie langfristig, weiß man nicht. Aber so an sich schon interessant, dass Facebook da so viel Mac und iPhone-Programmiertalent aufsaugt. Ja, finde ich auch. Und das ist, ich meine, das passiert ja auch auf der iOS-Seite. was, also Facebook hat auch ein Update bekommen, jetzt hat es auch Elemente von Facebook Home mit diesem Chat-Bubble. Aber so viel passiert da auch nicht, dass man drüber gemacht. Also die haben jetzt schon also extrem viel Indies aufgesaugt dahingehend. Die haben auch diesen, wie hießen die, mit der Couch war es, glaube ich, oder? Sofa. Made by Sofa. Haben sie ja auch irgendwie geschluckt. Da ist schon viel. Ja, sie haben schon viel geschafft. Irgendwie muss da auch, entweder es muss noch mehr rauskommen, oder es ist wirklich so, dass die halt echt auch für die Android-App mit am Start waren, weil sie halt so auf der Design-Seite die Apple-Leute abgreifen und dann kommt halt sowas wie Facebook Home, braucht schon auch viel Zeit. Also ich glaube schon. Facebook saugt die gute Seite auf und versklavt sie für die böse Seite. Die böse Seite. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Facebook das Microsoft der 90er ist. Aber Google ist doch das Microsoft der 90er. Der 90er? Wieso der 90er? Naja, dass es in 10 Jahren einfach keine Rolle mehr spielt. Ach so, also was Microsoft, verstehe. Ja. Apropos, was die Hölle ist? Ja. Wenn man die Facebook-App über Spotlight auf seinem iOS-Device sucht, dann aber Facebook-Integration im System anhat, dann kriegt man einfach alle seine Kontakte nochmal bei Facebook vor irgendwas anderem, was mit Facebook zu tun hat. Wow. Weil halt die Kontakte immer mit dieser, ich habe deine Facebook-E-Mail, ja, und die ist automatisch da drin und du kannst nicht nach Facebook suchen. Das ist scheiße. Das ist alles scheiße. Es wird alles besser mit iOS 7. Bestimmt. WWDC ist, wollte man da sagen, kauft Tickets jetzt, wir wissen es, und zwar Ende August. Okay, da haben wir schon was für die Errata. Ja, aber erst wenn das Datum dann wirklich feststeht. Das wollte ich schon die ganzen letzten 2 Wochen machen, aber wir waren ja nicht live, das macht keinen Sinn. Tja. Jetzt auch nicht, jetzt tut mir leid. Ja, aber wo wir jetzt schon so am rumnörden sind, haben wir noch einen Tipp aus der Trickkiste. Ja, genau, die Trickkiste setzt sich fest in der Sendung. Ja. Ich habe wieder Post bekommen von einem unserer Hörer, und zwar von Jörg. Ein Tweet, um genau zu sein. Ein Tweet-Post, stimmt. Ja, ich unterscheide da nicht. Ein Tweet, dass man genauso wie auf dem Mac selber auch Teile einer Mail zitieren kann, wenn man einen Reply schickt, indem man die einfach vorher anwählt. Also funktioniert identisch. Also markieren. Markieren funktioniert identisch zum Desktop. Genau. Ich habe das auch gar nicht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man das irgendwie erwähnen könnte, weil ich das irgendwie auch schon seit 10 Jahren halt auf dem Mac so verwende. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das auf dem iPhone zu benutzen. Wow, also ich werde es auch in Zukunft nicht benutzen, wahrscheinlich, weil es mir zu aufwendig ist, aber. Auch also so Textstellen markieren geht da eigentlich relativ fix, wenn es dir gar nicht so genau drauf ankommt, wo jetzt welches Wort aufhört. Ja, aber meistens ist es gar nicht nötig, dass ich da dann gewisse Teile nicht mitschicke. Ja, ich mache ja sowieso zunehmend die Erfahrung, dass die Leute total verwirrt sind, wenn du nur teilweise eine Mail zitierst, weil sie halt so dieses Text oben, Full Quote unten so gewohnt sind, dass sie dir dann zurückschreiben, so, warum schreibst du unter die Mail und hast du nicht alles bekommen? Da fehlt ja die Hälfte. Also ich erlebe auch, dass dann eine Anfrage kommt, ich schreibe zurück unter die Passagen nach den Fragen und dann glaubt derjenige, ich hätte bloß die erste Frage beantwortet. Ja, ja. Aber es ist halt mittlerweile auch so in allen Apps drin, also in allen Applikationen, in allen Mailprogrammen drin, dass so der Normalfall eben Text oben Full Quote unten ist. Ich schreibe normalerweise oben bloß bei Fragen, finde ich es halt immer sinnvoll, das dann unter die Frage zu schreiben. Naja. Sollt sie. Also geht auch auf iOS. Ja. Hurra. Ja. Ich habe auch einen Tipp. Ein Tipp, noch eine Trickkiste. Tipp, aber eher für die Programmiererfraktion unter euch. Und zwar, was mir komplett entgangen oder was ich verdrängt habe, glaube ich, wie es halt so ist mit Xcode. Für Leute, die in Xcode leben und programmieren, sei gesagt, es gibt auch bei Xcode die Möglichkeit, so Plugins zu schreiben. Und die ist wohl auch relativ offiziell die Möglichkeit und nicht ganz seit so. Seit 4 ist es so auch halbwegs stabil. Ja. und da gibt es so einiges an Plugins, das man sich mal angucken kann. Also es gibt auch welche, die ich jetzt gerade nicht ausführlicher erwähnen will, die zum Beispiel gucken, okay, dass sie die Namen von deinen Bildern automatisch vervollständigen in Image Named dann, die man im Projekt auch hat, oder dass man Lokalisierungen irgendwie gegencheckt, ob es die Items auch schon gibt. Also ganz sinnvolle Plugins gibt es da, die Xcode um die Funktionalität erweitern. Also vor allem Editor-Plugins dann auch, also Text-Editor-Plugins sozusagen. Genau. Und was mir jetzt aufgefallen ist und was wirklich grandios ist, wo ich eigentlich schon lange drauf gewartet habe, ist ColorSense für Xcode. Und was ColorSense macht, ist, wenn es im Code eine konstante Farbe entdeckt, was immer mal wieder passiert, also so eine UI-Color-Objekt oder ein NS-Color-Objekt oder ein CG-Color-Objekt, glaube ich auch, was eigentlich nicht wirklich ein Objekt ist, auf alle Fälle. Alles, was eigentlich in dem Grafiksystem von Coco eine Farbe beschreibt, das erkennt und macht dann gleich so ein Farbklötz hin, wo man mit dem Farbpicker direkt eine Farbe auswählen kann. Genau. Was den Workflow, wenn man wirklich ein bisschen an Farben drehen will, einfach gigantisch beschleunigt, weil eben auch mal schnell aus dem laufenden iOS-Simulator eine Farbe picken, die ein bisschen heller ist als die, die gerade da war. Ging vorher auch schon, habe ich mit dem Developer Colors Tool von Panic gemacht, also der Color Picker. Aber da muss ich auch immer irgendwo einen Color Picker aufmachen. Und es gibt irgendwie, ich habe so 3-4 von diesen Color Pickern, die extra irgendwo sind für diesen Zweck. Und da muss man immer noch irgendwas hinkopieren. Oder wenn man die Farbe wieder sehen will, die da ist, ja, dann ist es auch schwieriger. Und das ist jetzt eigentlich super, wenn man mit dem Cursor innerhalb einer Farbe ist. Dann kriegt ihr eben so einen kleinen Rahmen und rechts oben so ein Color Well, auf das man direkt klicken kann und dann beliebige Farbwerte auswählen. Ich habe ja mit Unity das gegenteilige Problem. Er zeigt dem Editor immer die Farbe an und den Color Picker, aber die numerischen Werte nicht. Und wenn ich dann das auf eine bestimmte Farbe setzen will, funktioniert das nicht. Falls da jemand Bescheid weiß, wie man das hinkriegt, dass er im Editor oder dass ich aus dem Editor irgendwie die Farbwerte rauskriege, da würde ich mich auch sehr freuen. Interessant. Ja, aber dieses Xcode-Plugin, das hat mich echt auch begeistert. Ja, so vielleicht der Dötzl da und... Ja, und ich habe mir gleich überlegt, was man denn noch alles machen könnte. Ja, was ich dachte, ist, dass er die Farbwerte anguckt und wenn er merkt, ich benutze immer die gleichen Farbwerte, dann mir sozusagen eine Variable oder eine Konstante daraus macht. Nee, das macht er an der Stelle nicht. Eigentlich will man ja gleich Integration mit diesen ganzen Farbschema-Diensten, so Cooler und so Kram, sodass man dann auch gleich so, wenn man eine Farbe hat, dass einem dann andere Farben, die dazu passen, vorgeschlagen werden. Das wären ja wiederum Color-Picker, was man da reicht integrieren könnte. Ich glaube, es gibt sogar einen Cooler Color-Picker auch. Ja. Was auch UI ist, Color Matching Color. So, ja. Menschen, die diese Farbe verwendet haben, verwendeten auch. Ja, aber auf alle Fälle cool gibt's und mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt ein neues Xcode und es geht wieder alles nicht mehr demnächst. Aber, ja. Also es wäre wieder an der Zeit. Es gibt jetzt wieder so eine Infrastruktur um Xcode rum, dass es wieder an der Zeit wäre, dass sie alles kaputt machen. Oh, das ist ja immer so dieser große Xcode-Zyklus. Irgendwann entdecken die Leute, oder kann man Plugins schreiben? Oh Gott. lass es nicht so sein, dass es so die erste Erscheinung von Johnny Ive Software Style wieder im Entwicklungstool passiert. So wie der Xcode von Project Builder auf Xcode ja auch war. Ja. So Garbage Collection. Gehen Sie weg. Nur noch farbige Flächen und kein Interface-Bilder mehr. Egal. Wir haben Konsumempfehlungen, das siehst du soweit richtig. Und als erstes habe ich hier einen anderen Podcast auf der Liste. Ja, das habe ich auch über Twitter bekommen. Und zwar Absacker. Absacker. Oder Appsacker. Ja, eins dieser schlimmen App-Wortspiele. Ja, es ist ein ganz fürchterliches Wort. Ich finde ja abgezockt auch gut, aber gibt es wahrscheinlich auch schon. Ablativ. Ja. Ja, da habe ich mal reingehört und fand ich nett. Die besprechen sehr häufig, also ich konnte nicht verifizieren, dass es täglich kommt, aber sehr häufig Apps für iPhone und iPad. Relativ ausführlich dafür, wie oft der Podcast erscheint und ja, da kann man schön mal stöbern und ein bisschen reinhören und sich inspirieren lassen, ist auf Deutsch. So viele deutsche Ressourcen gibt es ja dann doch immer nicht. Ja, und hauptsächlich Games oder? Bunt gemischt eigentlich. Bunt gemischt. Also klar ist der Schwerpunkt auf Games, weil es gibt einfach viel mehr Games als andere Sachen, aber da sind durchaus auch andere auch Anwendungen dabei. Verstehe. Also hat mir gut gefallen. Nun denn. Genau. Dann war ich am Wochenende in Salzburg auf einem Konzert. Ein Konzert. Einer Lesung. War so eine Mischung zwischen Lesung und Konzert. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es mir so gut gefallen hat. Marc-Uwe Kling. Genau, manche kennen den vielleicht noch von dem Wert uns verraten Sozialdemokraten. Ja, natürlich, natürlich. Der hat bei einem Radiosender so eine Serie, wenn ich das jetzt richtig alles mitgekriegt habe, in der er beschreibt, wie er mit einem Känguru zusammen wohnt, einem kommunistischen Känguru. Ah, ja, macht Sinn. Und da sind auch schon zwei Bücher erschienen. Das Känguru-Manifest und die Känguru-Chroniken. Mhm. Ich kann ganz stark ans Herz legen, sich die Hörbücher zu holen, weil der einfach wunderbar vorträgt, der Mann. Was macht dieses Känguru so? Außer kommunistisch sein? Ja, letztens war es bei einer Bank und hat gesagt, es möchte 500.000 Euro anlegen, aber bitte richtig blutig. Und so richtig mit Kinderarbeiten, sonst lohnt sich's nicht. Okay. Und es war halt so die Idee, dann von Bank zu latschen und die Mitarbeiter zu verunsichern. Also es ist sehr, sehr witzig geschrieben. Gibt auch so ein paar Running Gags und ja, durchaus auch sozialkritisch, aber auf eine Art und Weise, die nicht so hau drauf ist, sondern ja, einfach durch die Hintertür auch kommt. Und macht wirklich viel Spaß, kann ich bloß jedem empfehlen. Hört einfach mal in die Hörbücher rein, die gibt's auch auf iTunes. Cool. Oder schaut euch die Tour an, aber ich glaube, die ist jetzt gerade vorbei. Also wir sind extra noch nach Österreich jetzt gefahren, weil es hier ausverkauft war. Verstehe. Der ist gefragt, der Mann anscheinend. Nicht schlecht. Ja, aber es ist halt so, dass man wirklich gar nicht so oft schöne Sachen findet in dem Bereich, sondern viel so Halblustiges. Ja. So geht so. Oder ganz Schreckliches Richtung Mario Barth. Ja. Da gibt es auch sehr viel. Und selbst die Guten sind ja teilweise so, dass sie seit 6, 7 Jahren immer das Gleiche machen. Ja, und er ist halt noch relativ frisch. Ja. Das merkt man, glaube ich, auch. Weil ich, also so gerne ich Christemann Störmann eigentlich habe, wenn du mal irgendwie 2 oder 3 Bühnenprogramme von ihm gesehen hast, dann ist der Rest halt irgendwie so immer ein Flickwerk daraus. Ja, ja. Bei Hagenräther ja auch, der nennt er sein Programm nicht mal um. Ja. Das passt heißt, immer seit Jahren an. Liebe. Ja. Ja. Gut, also der ist noch frisch und unverbraucht und wenn man den sehen kann, dann empfiehlt den Marcel. Ja, gut. Als nächstes auf der Liste habe ich etwas, das heißt Magnetized. Ja, das auch hab ich entdeckt auf Indie Gamescom. Oh ja, ich kann da eigentlich an Dominik weitergeben, weil ich habe mal reingeschaut, die ersten paar Levels gespielt, ist ein Flash-Online-Spiel. Hat mir gut gefallen. Dann hatte ich irgendwie keine Zeit und habe deswegen nicht weitergespielt. Worum geht's denn? Es ist ein Knobelspiel und zwar geht es darum, man sieht so ein kleines schwarzes Viereck, wie das so durch die Gegend fliegt, also vor so einem so ein bisschen Retro-Hintergrund, also ihr seht eben so kathodenröhrenmäßiger, einfarbiger Hintergrund und es beginnt so, dass es einfach mal von links nach rechts durch so einen Schirm durchfliegt. Und das war dann Level 1, hat man geschafft, juhu! Dann kommt Level 2 und dann ist da ein Knick. Und dann, wenn das Teilchen praktisch in diesen Knick reinfährt, dann ist es, macht's bumm. Also man muss praktisch innerhalb des farbigen Hintergrunds bleiben. Okay. Und um das bleiben zu können, hat man so Elemente, so Magnetelemente, die man aktivieren kann mit einem Mausklick oder mit einer Tastatur drücken. Und es ist immer, das können mehrere sein. Und die haben dann so eine magnetische Wirkung und lenken das Teilchen, das da so rein in den Bildschirm fliegt und wieder rausfliegen können soll, ab. Ah. Und dann kannst du praktisch so ein bisschen draufdrücken und dann kannst du so einen Bogen machen lassen, weil du jetzt diesen Magnet aktivierst. Später kommen dann mehrere Magneten und also die Bahnen werden halt so ein bisschen fummeliger, dass man wirklich den genauen Winkel dann jeweils erwischen muss, wie man da raus und reinkommt. Es kommen mehrere Magneten, da ist es dann so immer nur der nächste Magnet, also der mit dem geringsten Abstand zum aktuellen Teilchen, der greift. Also es ist trotzdem so ein Knopf. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ich muss mit der Maus auf die verschiedenen Dinger gehen. Und das hat am Anfang auch noch super funktioniert, die ersten paar Level, weil man eh nur dran gedrückt hat, wenn es in der Nähe war. Und später geht es dann nicht mehr. Also wenn es das erste Mal nicht mehr geht, merkt man, oh, eigentlich ist es wirklich nur das nächste Magnetelement, das funktioniert. Und dann muss man halt sein kleines Teilchen da immer so ablenken, dass diese ganzen Parcours durchwandert. Und es ist relativ viel Content. Ja, es ist so, ich habe jetzt bis Level 62 oder so gespielt. Und sie haben es sehr schön gemacht, so eine Progression zu machen, dass es immer ein bisschen schwieriger wird. Und dann so nach 20 Levels kommt immer ein neues Element. Hm. Zumindest ist jetzt zweimal ein neues Element gekommen. Es kommt dann noch so ein, also diese Magneten sind blau, es kommt dann was Pinkes, die lenken dein Teilchen anders ab. Und dann kommt noch was Gelbes, die teleportieren ganz lustig. Und dann gibt es immer noch Levels, die das alles kombinieren. Und super, also super Game an der Stelle. Schade, dass es nur Flash ist. Klingt faszinierend. Ja, durch diese Einknopfmechanik würde sich das super anbieten für iPhone, iPad. Mhm. Ich nehme auch fast an, das wird irgendwann kommen. Ich weiß gar nicht, wie sich diese Flash-Sachen finanzieren. Da gibt es ja solche Portale. Ich schätze mal, dass die über Werbung dann Geld ausschütten. Genau. Ja. So Concrete-Gate und so Kram. Ja, genau. Newsground und genau. Newgrounds. Ja, genau. Hat das S teleportierte sich nach vorne. Aber ist Newgrounds nicht auch das, wo wie heißt es denn, das mit den Rittern und Hack and Slay Comic-Style? Jetzt weiß ich es natürlich auch nicht mehr. Castle Crashers? Castle Crashers. Genau. Nee, das ist nicht New. Ist das nicht Newgrounds? Das ist richtig. An der Stelle. Naja. Also es wäre ja nicht das Einzige, was dann auf iOS wandert. Gravity Duck oder Super Hexagon, die sind ja auch alle da schon vorher. Oder Hundreds gab es auch zuerst als Flash-Spiel. Die haben irgendwas miteinander zu tun, aber es ist mir jetzt zu anstrengend, das alles zu recherchieren. Weil gemacht ist Castle Crashers ja von Behemoth. Ah, Behemoth. Aber die haben auch irgendwas mit Newgrounds zu tun. Ich glaube auch, zumindest bei Videos mal oder so. Das kann sein. Naja, das bringt uns jetzt, das können wir dann in Errata nächste Woche irgendwie klären. Ja, aber schönes Flash-Spiel, immer schön. Flash-Spiel als nächstes ist es keins, sondern es ist ein richtiges Desktop-Spiel sozusagen. Steam. Und ja, genau. Zum Beispiel. Für Mac und für PC, glaube ich, im Wesentlichen. Und Linux auch. Und mir ist das erste Mal über den Weg gelaufen bei den BAFTAs, die irgendwie vor 2 Monaten verliehen wurden. Da haben wir, glaube ich, auch in Fanboys drüber geredet. Ist ein sehr interessantes Ding, weil es gibt nur Vierecke als Charaktere. Ja, und irgendwie hatten wir uns, ich kann mich erinnern, dass wir drüber geredet hatten und uns vorgenommen hatten, uns das zu holen und dann komplett vergessen. Genau. Also ich habe es nicht vergessen, ich habe es mir gekauft. Ach, du hast es sogar geholt. Thomas Was Alone heißt das Spiel. Mhm. Aber das lag halt dann rum und dann fuhr ich in Urlaub und dann habe ich es nicht gespielt. Aber also ich habe es komplett vergessen. Glücklicherweise kam Tobi jetzt nochmal damit an und hat gesagt, jetzt habe ich mir das geholt. Ja, Thomas Was Alone. Es ist relativ abstrakt, dieses ganze Spiel. Um ein paar Grad gedreht, ein Plattformer, wo die Plattformen immer so, weiß nicht, 3 Grad oder 4 Grad leicht abschüssig. So gedreht sind, was sich aber nicht auf die Schwerkraft auswirkt, sondern es ist einfach ein stilistisches Merkmal. So wie früher bei Batman, Fernsehserie, als die Kamera drin schief war. Also was das Ding auszeichnet, ist, es wird eine Story erzählt und zwar gibt es einen Erzähler, der auch eine sehr angenehme Stimme hat. Und ein bisschen so über das Innenleben dieser Quadrate, die man spielt, berichtet. Rechtecke. Stimmt, es gibt mehr Rechtecke als Quadrate. Es gibt aber auch Quadrate. Ja. Die Figuren werden dann so nach und nach eingeführt und jede Figur, jedes Rechteck hat unterschiedliche Fähigkeiten. Das eine kann hochspringen, das andere kann nicht so hochspringen, das dritte kann schwimmen und so weiter. Das wird der Reihe nach eingeführt und dann müssen die eben zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Weiß nicht, Three Vikings oder Ja. Kommt hier ja auch öfter mal wieder vor. Ja, oder halt auch The Cave. Oder The Cave, ja, wobei der Schwerpunkt sehr drauf liegt, dass die Eigenschaften unterschiedlich sind. Mhm. Sie haben auch unterschiedliche Größe, die Teile. Und das ist auch relativ simpel, was sie können. Mhm. Also jeder hat eine einfache Eigenschaft und benutzt die eigentlich dauernd. Ja. Bei The Cave ist es ja eher so ein Goodie noch, die Zusatzeigenschaft. Das stimmt. Es fängt relativ leicht an. Ich bin auch nicht ganz sofort in die Story reingekommen, aber es gab dann so einen Punkt irgendwann, wo es plötzlich interessant wurde für mich. Und ich bin da jetzt noch nicht durch, aber ich bin gespannt, wie es ausgeht, was passiert. Also es wird so. Also es ist jetzt nicht nur so, dass diese Rechtecke Fähigkeiten haben, sondern sie haben auch Namen. Sie haben einen Namen, genau, sozusagen. Namen und eine Persönlichkeit. Mhm. Am Anfang fand ich es ein bisschen aufgesetzt, diese Persönlichkeiten, aber irgendwann spürt man die auch ein bisschen besser. Verstehe. Und ja, das treibt einen dann doch auch dazu, mal ein Level, was einem zu schwer ist oder so, sich da durchzubeißen, weil man einfach wissen möchte, wie geht's denn mit der Story weiter. Hm. Vom Level-Design, es ist manchmal ein bisschen zu viel Grinding, zu viel Wiederholung. Also ich muss erst auf den einen Typen hüpfen und der kann von da aus kann ich dann auf die nächste Plattform hüpfen. Das ist nett, das zu checken, das muss ich tun, aber wenn ich es dann gecheckt habe, dass ich es tun muss, warum muss ich es dann 10-mal tun? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Insgesamt hat es mir gut gefallen bis jetzt, es fehlt aber so die letzten 5% Polish fehlen. Okay. Sowohl was Story angeht manchmal, also so dieses Reinkommen hatte ich das Gefühl und auch von den Physics hat es ein paar Glitches. Okay. Also die Steuerung finde ich relativ schwammig dafür, dass es ein Plattformer ist. Manchmal funktioniert das Hüpfen einfach nicht. Mhm. Es ist nicht ganz so schlimm und das Ganze drumherum, das tröstet mich auch drüber hinweg. Mhm. Also mir hat es bis jetzt viel Spaß gemacht. Ich habe so in dem, was ich gesehen habe, fand ich die Musik sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Was ja, das auch so geht. Die war auch schön. Ja, ja auch so das ganze Design. Macht Spaß, ist relativ reduziert, aber macht Spaß. Und ja, kann man sich mal ansehen. Also ich denke, es ist eine Empfehlung. Schön, schön, schön, schön. War ja auch nominiert für den BAFTA, wie gesagt. Ja, da fehlt noch zwei News. Badland hat sich in der ersten Woche 100.000 Mal verkauft. Die arbeiten jetzt schon an Tag 2 von dem Spiel. Und Starseed Pilgrim ist jetzt auf Steam. Genau. Auch. Der hat auch so eine absurde Mail geschickt, wenn du es schon gekauft hast. Also ich musste sie zweimal lesen, um zu verstehen, was er wollte, aber im Wesentlichen ging es darum, dass er mir einen Steam-Code auch geschickt hat. Ja, was bei mir noch nicht funktioniert hat, den einzulösen. Doch, bei mir ging das. Das Lustige war auch, er hat die Mails wohl über seinen Privataccount verschickt und konnte dann irgendwann keine Mails mehr verschicken. Und es kamen tausende nicht zustellbare Replies und das war eine große Katastrophe. Aber das macht es ja ganz sympathisch, wenn man da noch so rangeht. Tja, war auf jeden Fall sehr, sehr, war auch eine nette Geste so, dass man das jetzt irgendwie nicht auf Steam nochmal kaufen muss, sondern dass man den Code bekommt von ihm. Aber dann hat sich wahrscheinlich auch das Problem gelöst mit dem Autorisieren auf dem Mac, weil es ja keine gesignte App war. Genau. Aber man muss jetzt mit den Spielstand umziehen, wie es will, da muss man ein bisschen tüfteln. Das stimmt, ja. Ja. Aber das erklärt er auch in seiner Mail. Insofern wisst ihr das hier eh schon, wenn ihr das irgendwie schon gekauft hattet. Ansonsten gibt es das jetzt auf Steam, wenn man dann alles auf Steam kaufen will. Falls ihr die Mail nicht bekommen habt, die ist im Spam-Ordner. Ja. Also bei mir war es nicht, aber... Gut, ich habe auch noch was zu empfehlen. Und zwar eine Verwaltung der Fernsehserien, die man so guckt und was man schon gesehen hat und was man noch gucken muss. Das Ganze heißt ITV Shows 2 und ist im Wesentlichen ein ziemlich unaufgeregtes der App, die dir irgendwie ermöglicht zu sagen, so ich gucke gerne Daily Show und ich gucke gerne Doctor Who und irgendwie noch 20 andere Serien. Und dann guckt die immer, wann die nächste Folge kommt und trägt das dann so für dich in eine Liste ein, was du dir noch alles angucken musst. Und das kannst du dann abhaken und bist immer so, übersiehst nichts. Das finde ich ganz nett. Ja, gefällt mir ganz gut. Pusht auch, wenn man will. Genau. Habe ich auch schon länger. Ab und zu kackt sie mir ab. Also ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit der App, aber so für von dem, was ich so an dieser Art von Apps so bisher gesehen habe, ist es trotzdem mein Favorit. Ja, ich habe da auch ein bisschen gesucht jetzt die Tage, so um ein bisschen Überblick zu behalten und nicht irgendwie Folgen zu verpassen. Und das war in der Tat so das, was da am besten funktionierte und am wenigsten hässlich aussah. Und er hat irgendwie auch so eine Genius-Funktion hier drin, wo man dann, wo er, ich weiß nicht, ob er wirklich irgendwas macht oder ob er einfach nur die höchst bewerteten Serien, die er da präsentiert. Auf jeden Fall würde ich jetzt annehmen, dass er halt schaut, was du guckst und dann so nach dem Motto, wer das guckt, guckt auch das, die er dann Vorschläge macht. Ja, das funktioniert auch so leidlich gut, aber es gibt halt irgendwie, was aktuelle Serien angeht, zumindest nicht so wahnsinnig viel Auswahl, wenn man eh schon viel guckt. Ja, kann ich dir empfehlen, guckt es mal an, ich weiß gar nicht, wie viel kostet. Habt ihr das irgendwie gerade offen? Ja, ich habe es schon gekauft, ein paar ich kann nicht gut nachgucken. Ja, das Problem. So iPhone-Preise halt, nicht? Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Um nicht zu sagen, eigentlich am Ende. Wir müssen uns erst wieder ein bisschen eingrooven. Das war jetzt eher so eine MC-Folge von der Länge. Sonst haben wir immer eine CD-Folge von der Länge. Wie? Nur 45 Minuten? Naja, so 50. Ja. Genau, nur weil wir effizienter geworden sind. Genau, ihr seid so effizient geworden in meiner Abwesenheit. Da komme ich gar nicht mehr mit. Dafür kriegt ihr 30 Minuten... Naja, muss ja nur eine Apple-Produktvorstellung dazwischen kommen, dann ist es gleich wieder vorbei. Außerdem ist jetzt auch Sommer und da sind die Folgen ja. Ja, aber nächste Woche ist ja kein Sommer mehr. Nee, nächste Woche ist das alles vorbei. Ich wäre mir nicht so sicher, dass es so viel zu berichten gibt bei Apple. Wenn die was announcen? Ja. Ach, irgendwie rumrenten, dass jetzt Johnny Ive alles schlimm gemacht hat. Schön gemacht hat, vielleicht. Oder so. Das geht schon immer. Die warten noch nicht, bis der WDC ist mit irgendeinem Announcement. Oh! Breaking News, das Pebble SDK ist draußen. Das habe ich komplett vergessen. Konsumempfehlung, es gibt einen tollen Link, den ich Martin noch sagen muss und jetzt nicht parat habe, damit er den hier reinschreibt, für so eine Pebble Watch Face Webseite, in der man relativ schön die browsen kann und sich angucken, was es denn alles schon gibt. Das sind so, jetzt, ich weiß nicht, wie ich drauf geguckt habe, waren es so ungefähr 70 Stück. Da kann man einfach draufklicken und dann öffnet sich das in der Pebble-App und dann kann man die rüberspielen mal machen. Da gibt es echt schöne Dinger. Ich fand am besten so diesen so eine Illusionsuhr und die arbeitet dann mit diesen schrägen Strichen. So eine Escher-Uhr? Oder was? Ja, nicht ganz Escher, aber so eigentlich so ist es ein Pattern und so die Zahlen selber brechen halt die diagonalen Richtungen von dem Pattern, so dass es aber insgesamt einfach trotzdem wirr aussieht. Aber wenn man so ein bisschen verschwommen drauf guckt, man kann es dann trotzdem erkennen, die Uhrzeit, finde ich sehr, sehr fein. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass in so kurzer Zeit schon so viel coole Watchfaces da rauskommen. Und ich bin auch heiß drauf, selber eins zu machen. Aber das braucht Zeit. Tja. Ja. Ja. So. Insofern müssen wir jetzt hier den Podcast abbrechen, weil Dominik braucht Zeit, um Pebble Watchfaces zu machen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Restwoche. Wir sehen. Tschüss. Ich war auch beim Hautarzt. Wird nicht eklig, keine Angst, war nur wegen Leberflecken. Und beim Hautarzt muss man auch Eintritt bezahlen, das kostet auch 10 Euro. Aber die Überlänge ist schon im Preis inbegriffen. Also 2 Stunden Wartezimmer, völlig umsonst. Also ich hin, will Eintritt bezahlen, er sagt, nee, brauchst du nicht. Ja, zahlt die Kasse nicht, musst du alles selber bezahlen. Witzig, ja. Dann habe ich halt alles bezahlt. Dann hat er gesagt, okay, 3 Stück müssen wir rausschneiden. Und ich, ja, was soll der Geiz, schneid auch 4 raus. Und er dann so, ja, aber jetzt musst du Praxisgebühr bezahlen. Und das war Ende des Quartals, Anfang des nächsten Quartals durfte ich dann zum Fädenziehen kommen. Und dann musste ich für die Fortsetzung nochmal 10 Euro Eintritt bezahlen. Und dann waren wir bei 55 Euro, sagt nichts, 110 Mark, ja. Da habe ich auch gedacht, boah, ist das teuer. Ich dachte, hoffentlich hat es sich auch gelohnt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich mir damit quasi selber Krebs gewünscht habe. Und das war der Moment, in dem ich mich entschlossen habe, mein Lied über die SPD zu schreiben. Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde dissten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Ich glaube, ich mach ein Lied daraus mit einem Arbeiterkinderchor. Die singen den Refrain an ihren arbeitslosen Eltern vor. Es singen schon die Angestellten, die Studenten und die Bauern. Bald singen sogar die, die noch um Ludwig Erhard trauern. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das ist der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Karl Liebknecht hatte diesen Spruch auf seinem Schreibtisch stehen. Und er hängt als Poster heute bei Oskar Lafontaine. Und auch in Schleswig-Holstein versteht man noch gut den Sinn. Dort flüstert Heide Simonis beim Tango vor sich hin. Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Wer hat mich verraten? Wer hat mich verkauft? Wer hat mich verraten? Sozialdemokraten. Das ist jetzt Heide Simonis und der Arbeiterkinderchor. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Dann baute Schröder Schiffbruch und die Ratten, die flohen sofort. Doch sie kamen wieder zurück und brachten die schwarze Pest an Bord. Ja, das ist so eine Strafe. Die kommt regional ganz unterschiedlich an. So wird mein Chor immer größer und wie auf der Titanic bleibt die Band an Deck und es dauert auch nicht mehr lang, dann singt bei uns sogar Kurt Beck. Wer hat uns verraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sangen Kurnaz in Guantanamo und manch Bombenopfer im Kosovo, das waren die Sozialdemokraten. Die haben uns verraten, der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot, übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Dann sag nix, lass mich raten, na, Sozialdemokraten. Und das ganze schöne Geld, wer hat's an die Reichen verbraten? Das waren doch, sag mal, waren das nicht Sozialdemokraten? Und meine ganzen persönlichen Daten, wer hat die ans BKA verraten? Und wer hat keinen einzigen fähigen Kanzlerkandidaten? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat uns verraten? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke? Wer hat das bestellt? Wer hat uns verraten? Für Jobcenter, für Bürokraten. Wer hat uns verraten? Für Statistiken, für Wachstumsraten. Wer hat uns verraten? An die Weltbank und die Illuminaten. Wer hat uns verkauft? Vielen Dank. Dankeschön.